Gespräch 3. Hallo, hier ist Claudia. Kann ich bitte Anna sprechen? Ja, Moment bitte. Anna, für dich. Ja, hallo? Hi Anna, ich bin's Claudia. Hi, bist du schon wieder da aus dem Urlaub? Ja, seit gestern. Und, wie war's? Anna, es war so toll. Strand, Sonne, am Abend Partys. Und wie war denn jetzt der Flug? Puh, ich sag dir, das war vielleicht anstrengend. 3 Stunden. Und das bei deiner Angst vor dem Fliegen. Genau, und dann die Luft im Flugzeug. Die war auch so schlecht. Aber zum Glück haben uns die Freunde von meiner Mutter am Flughafen abgeholt. Cool. Wir sind dann gleich zum Hotel gefahren. War dein Bruder eigentlich auch dabei? Ja, klar. Und, wie war das Hotel? Der Wahnsinn, direkt am Strand. Das Zimmer mit einem riesigen Balkon. Da haben wir immer gefrühstückt. Stell dir vor, auf dem Balkon, mit Blick auf das Meer. Das war wie in einem Traum. Und was habt ihr den ganzen Tag so gemacht? Och, viel gebadet, ein paar Ausflüge gemacht. Und abends gab es dann immer Disco. Im Hotel. Naja, und da habe ich José kennengelernt. Oh, José, süßer Name. Ja, er war auch sehr süß. Ach, wir waren jeden Tag am Strand und abends dann in der Disco. Es war einfach toll. Du, ich glaube, ich habe mich ein bisschen verliebt.